tiefer schneiden. Tiefer. Und als das einfach nicht geholfen hat, ich habe mich aber nicht gespürt, habe ich meine Fotze gehabt, die Klinge angesetzt und durchgezogen. meinen gefährlichste Droge der Welt.

nimmer, rückwärts, nimmer. We'll be right back. denn das alles hier rum ist? Ob dann wohl irgendwo ein kühles Blondes auf uns wartet?